In letzter Zeit hat die Medizinische Hochschule Pyongyang der Kim-Il-sung-Universität das Dongibogam-Leseprogramm Erbe 1.0 entwickelt. Die Enzyklopädie Dongibogam, in der die Erfolge bei der Entwicklung der Koryo-Medizin Koreas bis zum 16. Jahrhundert zusammengefasst sind, zählt mit den Büchern Uibang-Ryu-Chi und Hyangyak-Jipsong-Bang zu den drei klassischen Werken über Koryo-Medizin und ist auch im Ausland voll bekannt. Das neue Programm enthält die E-Bücher über ca. 1 Million altkoreanische Wörter im Original und 5 übersetzte Bände, die über 3000 Wörter der Koryo-Medizin, die Materialien über mehr als 1000 Koryo-Arzneien und ein Wörterbuch mit 10.000 altkoreanischen Wörtern.